Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's still talk a little bit about verse 20. Lass uns noch ein wenig über Vers 20 sprechen. So we've already seen that there's not a single Christian who's got less anointing because it all comes from the same source. Wir haben bereits gesehen, dass es keinen einzigen Christen gibt, der weniger Salbung hat, denn alle Salbung kommt aus derselben Quelle. We have to learn now to live by that. Wir müssen nun lernen, danach zu leben. I've looked up how often this word anointing happens in the New Testament and I only found it twice. Ich habe nachgeschaut, wie oft das Wort Salbung im Neuen Testament vorkommt. Und ich habe es nur zweimal gefunden. I think it's quite interesting that the New Testament doesn't really talk much about the anointing. Ich finde es ziemlich interessant, dass im Neuen Testament nicht wirklich viel über die Salbung gesprochen wird. The anointing is much more an Old Testament term than a New Testament term. Salbung ist vielmehr ein Begriff des Alten Testaments als des Neuen Testaments. And the only two times that I found this word in the Whole New Testament is actually in John chapter 1, John chapter 2. Die einzigen zwei Male, die ich dieses Wort im gesamten Neuen Testament gefunden habe, sind in 1. Johannes 2. It's in verse 20 and verse 27. In Vers 20 und in Vers 27. Because for many people the anointing is something very abstract. Für viele Menschen ist die Salbung etwas sehr Abstraktes. We have many mystical ideas about anointing. Sie haben viele mystische Vorstellungen von der Salbung. But of course, if you look at the Old Testament, we see anointing was a consecration. Wenn man sich das Alte Testament anschaut, sieht man, dass die Salbung eine Weihe war. People were anointed to be consecrated to the office of the prophet or the priest or the king. Menschen wurden gesalbt, um dem Amt des Propheten, des Priesters oder des Königs geweiht zu werden. But if you look at it in the New Testament, aber wenn man sich das Neue Testament anschaut, one of my favorite verses regarding anointed, steht einer meiner Lieblingsverse in Bezug auf gesalbt werden, is in Acts chapter 10 verse 38. In Apostelgeschichte 10 Vers 38. How God has anointed Jesus of Nazareth. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat. With the Holy Spirit and power. Mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. So if you look at all these different Bible verses in the New Testament about anointed and anointing, wenn man sich all diese verschiedenen Bibelverse im Neuen Testament mit gesalbt oder Salbung anschaut, we find out that it's not really a mystical thing. Stellt man fest, dass es sich nicht wirklich um etwas Mystisches handelt. It's something that we by Christ have been set aside, consecrated to do whatever he called us to do. Es bedeutet einfach, dass wir durch Christus abgesondert, geweiht sind, das zu tun, wozu er uns berufen hat. Now think with me, my dear friend. Denk mit mir, mein lieber Freund. If we have this consecration from Jesus himself, why do we need it from men? Wenn wir diese Weihe von Jesus selbst haben, warum brauchen wir sie dann von Menschen? We don't. Wir brauchen sie nicht. We just need to understand that Jesus has separated us, Jesus has called us to himself and Jesus has paid for us. Wir müssen nur verstehen, dass Jesus uns abgesondert hat, dass Jesus uns zu sich gerufen hat und dass Jesus für uns bezahlt hat. And now we live in what he has prepared for us. Nun müssen wir in dem leben, was er für uns vorbereitet hat. And then the Apostle John says that we know all the truth. Dann sagt der Apostel Johannes, dass wir alle die Wahrheit kennen. It's so important that we keep reminding ourselves what is already inside us. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was bereits in uns ist. The Apostle John is not really telling them new things, he's just reminding them of things that are already in them. Johannes erzählt ihnen nichts Neues, er erinnert sie nur an Dinge, die bereits in ihnen vorhanden sind. I want you to really grasp something, my friend. Ich möchte, dass du etwas wirklich begreifst, mein Freund. In Christ and through Christ and because of Christ. In Christus, durch Christus und wegen Christus. You have absolutely everything that you need. Hast du absolut alles, was du brauchst. There is nothing that you still need to be given. Everything already has been given to you. Es gibt nichts, was dir noch gegeben werden muss. Alles wurde dir bereits gegeben. We will always act according to what we believe, what we have. Wir werden immer entsprechend dem handeln, was wir zu haben glauben. If you believe that you have unlimited resources, wenn du glaubst, dass du über unbegrenzte Ressourcen verfügst, You will live very different than if you believe that your money is going to run out if you spend it. Wirst du ganz anders leben, als wenn du glaubst, dass dein Geld ausgeht, wenn du es ausgibst. Think. Denke daran. You act according to what you believe. Du handelst entsprechend dem, was du glaubst. We had a student at DPS and he woke up one day. Wir hatten einen Schüler an der EPS. Eines Tages wachte er auf. And as soon as he woke up, God said to him. Und sobald er wach war, sagte Gott zu ihm. No matter how much money you spend, you will always have enough. Egal wie viel Geld du ausgibst, du wirst immer genug haben. What would happen if you would believe this? Was würde passieren, wenn du das glauben würdest? You would live completely different than you are living today. Du würdest ganz anders leben als jetzt. What would happen if you would with all of your heart believe? Was würde passieren, wenn du von ganzem Herzen glauben würdest? That there is absolutely nothing that you need that is not already inside of you. Dass es absolut nichts gibt, was du brauchst, das nicht bereits in dir ist. Inside of you have all the anointing and all the knowledge that you will ever need to have a great life. In dir ist all die Salbung und all das Wissen, das du jemals brauchen wirst, um ein großartiges Leben zu führen. In the 80s, the faith movement came very big to Austria. In den 80er Jahren wurde die Glaubensbewegung in Österreich sehr groß. And they used one verse almost every one of those faith preachers permanently. Fast jeder dieser Glaubensprediger verwendete ständig einen Vers. And they kept saying, you have to listen and study what we are teaching you. Sie sagten immer wieder, ihr müsst zuhören und studieren, was wir euch lehren. Because the Bible says, denn in der Bibel steht, my people are destroyed for lack of knowledge. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. When I heard that, it didn't feel right to me. Als ich das hörte, fühlte sich das für mich nicht richtig an. I knew that it's somewhere in the Bible, but it just didn't feel right. Ich wusste, dass es irgendwo in der Bibel steht, aber es fühlte sich einfach nicht richtig an. So I looked it up in its context. Also schaute ich es mir im Kontext an. And it's not that true. The Bible doesn't say that. Und es ist nicht wahr. Die Bibel sagt es nicht so. This is a statement taken out of context. Das ist eine Aussage, die aus dem Zusammenhang gerissen wurde. The context is that the people of God have rejected knowledge, therefore they are destroyed by lack of knowledge. Der Kontext ist, dass das Volk Gottes das Wissen abgelehnt hat. Deshalb werden sie durch den Mangel an Erkenntnis zerstört. There's a big difference if you reject knowledge or you've never had any knowledge. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Ablehnung von Erkenntnis und dem Fehlen von Erkenntnis. Think, my dear friend. Denke daran, mein lieber Freund. Inside of you is all the truth that you need to know and is all the anointing that you ever need to have. In dir liegt alle Wahrheit, die du wissen musst und alle Salbung, die du jemals brauchen wirst. I think I want to talk a little bit more about this tomorrow. Ich denke, ich möchte morgen noch ein wenig mehr darüber sprechen. See you tomorrow. Bis morgen.